aus und vorbei. Da hilft auch kein Beten, kein Büßen, kein Trick. Aus und vorbei. Sie steht da noch immer, die Ziegelsteinkirche, und immer noch riecht es nach Weihrauch und Fliede, und flöten die Amseln so schön wie die Orgel, und schreien die Mauersegler dazwischen. Die Kirche ist leer, nur fünf spanische Frauen, und Fräulein Springorum vom dritten Orden, die knien in den Bänken, und Berti Bischof, der ewig bestuste, im Kratzmellerpäp aus dem Feldzug in Flandern, der ist Ministrant. Aus und vorbei, da hilft auch kein Beten, kein Büßen, kein Trick. Aus und vorbei. Die spanischen Frauen und Fräulein Springorum vom dritten Orden knien weit auseinander, und Pfarrer Bartholdus, halb blind über 70, im Purpurgewande, der betet die Stufengebete lateinisch aus Trotz und Gewohnheit, und schimpft in der Predigt auf Marilyn Monroe, Tabletten und Tangos und Kommunismus, und oft, dass der Papst dieser Neue aus Polen jetzt endlich mal Schluss macht mit all diesem Spruch. Aus und vorbei, da hilft auch kein Beten, kein Büßen, kein Trick. Aus und vorbei. Die spanischen Frauen wollen nicht kommunizieren. Der heilige Josef, der lächelt im Fenster, die Sonne im Rücken, sein gläsernes Lächeln voll Einfalt und Güte. Er glaubt an die unbefleckte Empfängnis, wie Fräulein Springorum vom dritten Orden und Pfarrer Bartholdus, der glaubt auch noch daran, dass Josef Stalin leibhaftig der Satan war und Papst Johannes der 23. sein Diener in Rom. Aus und vorbei. Da hilft auch kein Beten, kein Büßen, kein Trick. Aus und vorbei. Die Themissa esst und sie werden entlassen. Die spanischen Frauen, die reden und lachen. Für sie ist die Messe ein bisschen zu Hause. Und Pfarrer Bartholus geht Fernsehen gucken. Die Hitparade, die sieht er am liebsten. Und Fräulein Springorum vom dritten Orden erwartet den Heiland zum Angelusläuten. Und Berti Bischof, der ewig Bestuste, der onaniert nochmal hinterm Altar. Aus und vorbei, da hilft doch kein Beten, kein Büßen, kein Trick. Aus und vorbei. Sie steht da noch immer, die Ziegelsteinkirche, und immer noch riecht es nach Weihrauch und Friede. Und flöten die Amseln so schön wie die Orgel, und schreien die Mauersegler dazwischen. Und immer noch krieg ich das Gänsehaut frieren der früheren Jahre, der wehrlosen Jahre, voll raunender Andacht und lähmender Süße. In diesem Gewölbe, aus dem ich mich sprengte, und habe seitdem die Narben gehabt. Aus und vorbei, da hilft doch kein Beten, kein Büßen, kein Trick. Aus und vorbei.